Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Fünftes Buch: Imperialismus und Impressionismus. Vom Deutsch-Französischen Krieg bis zum Weltkrieg. Willkommen zur 123. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Heute kommen wir zum zweiten Teil der Doppelfolge mit Werner Rotter, mit dem sich einige Kreise schließen werden. Bezog sich doch letztens so mancher Kommentar auf Passagen, die erst diesmal gelesen werden, und umgekehrt. Mir schien es allemal wichtiger, den Gesprächsfluss zu erhalten, als auf inhaltliche Geschlossenheit zu achten, die letztlich gar nicht erreichbar wäre, weil sie der Struktur des Textes und, wie ich behaupten möchte, Friedells Intention zuwiderliefe. Ich für meinen Teil finde mich beim Lesen jedenfalls des Öfteren verleitet, auf der Suche nach Zusammenhängen hin und her zu blättern, was zwar der Live-Sendebetrieb des Radios naturgemäß nicht erlaubt, wohl aber das Online-Archiv der Reihe unter no-na.net/Friedell. In diesem Sinn wünsche ich abermals gute Unterhaltung mit der Fortsetzung von Werner Rotters Lesung und Kommentar. Shaws Ironie. Auch Wildes Landsmann und Altersgenosse Shaw ist lange Zeit missverstanden geblieben, ja vielleicht bis zum heutigen Tage. Die Candida schließt damit, dass Marchbanks geht und die Gatten sich in die Arme sinken. Aber Shaw fügt hinzu, das Geheimnis im Herzen des Dichters kennen sie nicht. Vielleicht verhält sich das große Publikum ganz ähnlich zu dem Dichter Shaw, wie sich die Morals zu dem Dichter Marchbanks verhalten. Vielleicht hat auch Shaw ein Geheimnis, das er ängstlich behütet. Ist auch er ein anderer, als er scheint. Und wenn der Vorhang fällt, geht er leise davon, mit einer Wahrheit im Herzen, die nur er kennt. Es ist für einen Dichter immer schädlich, wenn er von allem Anfang an unter eine Rubrik gebracht wird. Für Shaw lautet dieses Etikett, er ist ein Ironiker und das Publikum pflegt nun alle seine Stücke wie Vexierbilder zu behandeln, unter denen die Frage steht, wo steckt die Ironie? Indes, dass einer von Shaws dichterischen Grundzügen die Ironie ist, bleibt trotzdem richtig, nur ist seine Ironie nichts Einfaches, sondern eine komplexe Erscheinung. Sie hat mindestens drei Wurzeln. Die eine Wurzel ist Shaws innere Verachtung der Dichtkunst. Der Dramatiker ist ein Volksredner, ein Romancier ist ein Schnüffler, der fremde Leute ausspioniert. Der Lyriker ist ein Exhibitionist. Diese Tätigkeiten flößen Shaw Abscheu ein. Er ist der Ansicht Johann Nagels, des Helden der Hamsunschen Mysterien. Wissen Sie, was ein großer Dichter ist? Ein großer Dichter ist ein Mensch, der sich nicht schämt, der nicht im geringsten über sein eigenes Humbug-Geschäft errötet. Andere Narren haben Augenblicke, wo sie mit sich allein vor Scham erröten, aber der große Dichter nicht. Und der Meinung eines Cäsar, der dem gelehrten Erziehung des Ptolemäus auf die entsetzte Meldung, die Bibliothek von Alexandria, das erste der sieben Weltwunder, stehe in Flammen, ruhig erwidert, Theodotus, ich bin selbst ein Autor und ich sage dir, es wäre besser, wenn die Ägypter ihr Leben lebten, statt es mit Hilfe ihrer Bücher zu verträumen. Was dort verbrennt, ist das Gedächtnis der Menschheit, ein Gedächtnis, das beschämt. Lass es brennen. Einige mit Irrtümern bekritzelte Schaffelle. Die zweite Wurzel ist Shaws Naturalismus. Größe ist schließlich nur ein Zug unter vielen. Wenn ich Napoleon oder Bismarck von allen Seiten zeigte, so muss notwendig eine ironische Schilderung herauskommen. Diese Kunstrichtung, die das meiste Recht hätte, sich naturalistisch zu nennen, hat von Goethe ihren Ausgang genommen, um in Kleist, zum Beispiel im Prinzen von Homburg, zum ersten Mal greifbare Gestalt zu gewinnen. Hier ist bei der Charakteristik des Helden und Heldinnen bereits das Prinzip der Nurgröße durchbrochen. Und Ibsen hätte kein Drama, das bloß tragisch wirkt, für eine richtige Tragödie gehalten. Ebenso verhält es sich bei Strindberg, ja sogar bei Maeterlinck, zum Beispiel in Princesse Malène, wo nach einer Nacht voll Mord und Grauen der alte König sagt, ich möchte gern ein bisschen Salat haben. Der Salat gehört eben genauso gut zum vollständigen Bild des menschlichen Lebens wie die großen tragischen Erschütterungen. Nach alledem könnte man aber immer noch glauben, die Ironie sei für Shaw selbst Zweck. Sie ist ihm jedoch nur ein Mittel, und zwar ein Erziehungsmittel. Das Volk hält ihn für einen bloßen Spaßmacher, weil er ein amüsanterer und geistreicherer Erzieher ist als die meisten seiner Vorgänger. Diese machten kurzerhand die Szene zum Tribunal, sie suchten keinen Augenblick zu verbergen, was sie wollten und wozu sie sich berufen fühlten. Shaw aber lehrte seine Wahrheiten auf indirektem Wege. Er sagt sie nicht einfach heraus, indem er seine Figuren zu ihrem Mundstück und Prediger ernennt, sondern er lässt die Ideale, die er zu lehren versucht, an doppelsinnigen Schicksalen und Lebenswenden hervortreten, indem er es dem Zuschauer anheimstellt, aus den gesehenen Vorgängen bestimmte Formeln und Gesetze zu abstrahieren. Der Mensch will fast immer etwas anderes sein als das, wozu die Natur ihn bestimmt hat. Er steht nie an seinem Platz und schielt immer nach seinem Nachbar. Aber alle Menschen wären gleich wertvoll, wenn sie dem Naturgesetz gehorchten. Irgendeine nur ihm verliehene Gnade und Kraft wirkt insgeheim in jeden, auch dem unscheinbarsten Menschen. Diese allein ist es ja, der er seine Existenz verdankt, die ihn am Leben erhält. Ohne sie wäre er nie dieses einmalige Individuum geworden. Aber die Menschen besitzen meistens zu wenig Aufrichtigkeit gegen sich selbst, zu wenig Liebe gegen sich selbst, um diese, ihre einzigartige Fähigkeit, nun auch zu erkennen. Zugleich mit diesem Talent, das sie von Gott haben, hat der Teufel in einer unbewachten Stunde ihnen eine Art Gegengift verliehen, den unglückseligen Hang, niemals sie selbst sein zu wollen. Dieser sonderbaren Geisteskrankheit waren im Grunde schon Adam und Eva verfallen. Gibt es etwas Schöneres als das Paradies? Und doch hatte es für Adam und Eva einen einzigen Fehler. Es war nämlich ihre Bestimmung. Und der Mensch hält nun einmal nur das für das Paradies, was ihm nicht bestimmt ist. Also handelten die ersten Menschen ganz logisch und folgerichtig, wenn sie den Geboten Gottes nicht gehorchten, freilich nach einer vom Teufel erfundenen Logik. Shaw zeigt nun, wie die meisten Menschen ihr Leben lang eine fremde Maske tragen, und zwar nicht nur vor den anderen, sondern auch vor sich selbst, bis eines Tages die Schicksalsstunde kommt, in der ihr wahres Wesen sich enthüllt. Es findet sich daher in den meisten Stücken Shaws eine Art Peripetie, durch die die ganze Handlung sich um 180 Grad verschiebt. Im Teufelsschüler sehen wir zum Beispiel Richard Dutgern, den seine ganze Umgebung für einen zynischen Abenteurer, einen rohen, pietätlosen Burschen hält. Und er hält sich selber dafür. Und daneben sehen wir Anthony Anderson, den sanften und gütigen Pastor, der alle Welt liebt und von aller Welt wieder geliebt wird. Aber es tritt ein Moment ein, wo es um Tod und Leben geht, und plötzlich vertauschen sich die Rollen. Und es zeigt sich, Andersons Priestertalar war bloße Draperie und Richards Teufelsfratze war bloße Schminke. Ebenso ist es in der Candida. Da ist der Pastor Morell, der verhätschelte, selbstsichere Liebling des Schicksals und der Frauen, und der arme, verlassene Dichter Marchbanks, der noch niemals geliebt worden ist. Es kommt der große, entscheidende Augenblick, da Candida wählen soll, und sie trifft eine echt weibliche Entscheidung. Sie wählt den Schwächeren. Aber dieser Schwächere ist Morell, der scheinbar Starke, denn er ist vom Leben ununterbrochen so sehr verwöhnt worden, dass er nicht einen Tag lang ohne Candida existieren konnte. Der weltfremde, heimatlose Dichter dagegen ist der wahre König des Lebens. Er braucht nichts und niemand, denn er hat sich selbst. Und so scheidet er, scheinbar resigniert, in Wahrheit als der Sieger. Dies ist, wenn ich Shaw recht verstehe, das Geheimnis, mit dem er davongeht und von dem das Ehepaar Morell nichts weiß. Aber wenn Dünzer zu einer autobiografischen Bemerkung Goethes die berühmte Fußnote schrieb, hier irrt Goethe, so möchte ich sagen, ohne mich hoffentlich damit als ein ebenso großer Esel wie Dünzer zu erweisen, hier irrt Shaw. Candida kennt das Geheimnis. In ähnlicher Weise erscheint in den Helden der serbische Major Sergius Saranow als der Typus des edlen Heldenjünglings, neben dem der trockene prosaische Hauptmann Bluntschli verblasst. Aber in Wahrheit ist es gerade umgekehrt. Bluntschli ist der Held und Sergius hat vom Helden nichts als das Kostüm, die äußere Geste. Ein Held ist nämlich nicht ein Mensch, der sich unter gar keiner Bedingung vor irgendetwas fürchtet. Ein solcher Mensch ist bloß ein Trottel. Sondern ein Held ist ein Mensch, der den Tatsachen mutig und klar ins Auge blickt und mit ihnen scharf und ehrlich zu rechnen weiß. Ganz in diesem Sinne hat Shaw auch in Caesar und Cleopatra eine Auffassung vom Wesen des Genies niedergelegt. Der große Caesar ist der allereinfachste Mensch von allen. Das Geheimnis seiner Größe ist seine Natürlichkeit, seine Übereinstimmung mit den Gesetzen des eigenen Organismus. Er ist nicht der Mensch, der in den einzelnen Lebenslagen das Überraschende und Exzeptionelle vollbringt, sondern im Gegenteil, der Mensch, der in allen Situationen das Selbstverständliche und Angemessene tut. Wenn alle so lebten und handelten wie dieser Caesar, so wimmelte die Welt von Genies. Was den Rangunterschied der Menschen bestimmt, ist der Grad ihrer Natürlichkeit. Unverlogene Menschen sind immer groß. Caesar exzelliert nicht durch die Riesenhaftigkeit, sondern durch die Wohlproportioniertheit seiner Dimensionen. Und niemals hat Shaw die Ironie poetischer verkörpert als hier, in der Ironie des Genies, das die Welt durchschaut. Shaw donnert die Lüge nicht in den Pfuhl der Hölle herab, sondern zeigt, wie lächerlich jede Lüge ist. Er sagt nicht, jeder verlogene Mensch ist ein verwerfliches Wesen, sondern jeder verlogene Mensch ist eine Karikatur. Und er beweist noch mehr. Er zeigt, dass die Lüge höchst unpraktisch und dass die Sünde höchst langweilig ist. Um aber das Publikum dazu zu bringen, dass es diese recht unangenehmen Wahrheiten auch schluckt, verwendet er einen pädagogischen Trick. Er tut seine moralische Purgative in die süß schmeckende Hülle des Kolportagedramas, der Burleske oder des Rührstücks, wie ja auch die Tamarinpastille in einem Schokoladeüberzug steckt. Aber das Publikum ist doch noch schlauer als Shaw. Es leckt die gute Schokolade ab und lässt die Tamarinde stehen, weswegen Marchbanks recht hat, wenn er sagt, die Dichter reden immer nur mit sich selbst. Amor vacui. In einem imaginären Gespräch lässt Hugo von Hofmannsthal Balzac sagen, Um 1890 werden die geistigen Erkrankungen der Dichter, ihre übermäßig gesteigerte Empfindsamkeit, die namenlose Bangigkeit ihrer herabgestimmten Stunden, ihre Disposition der symbolischen Gewalt, auch unscheinbarer Dinge zu unterliegen, ihre Unfähigkeit, sich mit dem existierenden Worte beim Ausdruck ihrer Gefühle zu begnügen, das alles wird eine allgemeine Krankheit unter den jungen Männern und Frauen der oberen Stände sein. Und Oscar Wilde lässt in einem seiner philosophischen Dialoge den Hauptunterredner von Amour de l'impossible sprechen, einem Wahnsinn, der manchen, der sich eben noch vor jedem Übel sicher glaubte, plötzlich befällt, so dass er am Gift unstillbarer Sehnsucht erkrankt und, indem er ewig verfolgt, was er nie erreichen kann, ermattet dahinsiecht und gewaltsam stürzt. Die Krankheit, auf die beide hindeuten, war der Skeptizismus. Freilich ist dieser uralt, wahrscheinlich so alt wie das menschliche Denken, aber er hat seine verschiedenerlei Formen und Grade. Es gibt dogmatische und kritische Skeptiker, Skeptiker aus schwächlichem und aus hypertrophischem Selbstbewusstsein, aus Spieltrieb und aus Religiosität, aus Lust am Neinsagen und aus elementarem Bejahungsdrang und noch viele andere Varietäten, die jedermann kennt. Indes hatte die Generation einen Typus hervorgebracht, der vielleicht in seiner Art neu war. Frühere Zeiten lehrten und bewiesen die Skepsis, diese Menschen aber lebten sie. Sie waren der leibhaftige, verkörperte Skeptizismus selbst. Zweifel an jeglicher Realität war das geheime Vorzeichen, das jede ihrer Handlungen begleitete. Eine neue Menschenart war höchst bedrohlich in die Erscheinung getreten. Der Skeptiker des Lebens. Wir lesen die Zweifel eines Epikur, Hume oder Montaigne, aber sie sind kraftvoll, selbstherrlich und höchst positiv gegenüber diesem Skeptizismus. Wir haben den Eindruck, jene Denker experimentierten nur mit dem Skeptizismus, nahmen ihn niemals für etwas Körperhaftes, das wirksam unter den Menschen weilt. Solange man noch über Sein und Nichtsein philosophiert, ist es nicht schlimm. Diese neuen Skeptiker aber hatten bereits aufgehört zu philosophieren und hier begann die Gefahr. Sie gaben ihrer Zeit das Gepräge. Sie waren in allen Straßen und Räumen zu finden, in Clubs und Kasernen, Kirchen und Kontoren, Hörsälen und Ballsälen, überall. Sie waren keine Zyniker, aber trotzdem wagte niemand in ihrer Nähe positiv zu sein. Ihre Kraft war die vis inertia, ihre Leidenschaft der amor vacui. Niemand, sagt Grillparzer, ist so in Gefahr, stumpf zu werden, als der höchst Reizbare. In der Tat waren höchste Reizbarkeit und Stumpfheit die Generalzustände des Zeitalters. Diesen Menschen der interessanten Degenereszenz, den ausgeglichenen Zwischenmenschen, hat niemand lebendiger und eindrucksvoller verkörpert als Joseph Kainz, der müde, reich beladene, aber auch schwer belastete Erbe einer zur Ruhe gehenden Kultur. Kainz, der die Sätze zerhackte oder zersprudelte und ihnen gerade dadurch eine neue, merkwürdige Schönheit verlieh, der in seinen nervösen Gesten, seinem wetterleuchtenden Mienenspiel, seiner flackenden Durchgeistigung des Körpers gewissermaßen stilisierte Fahrigkeit war, der in allen Figuren, einerlei ob sie von Shakespeare, Ibsen oder Nestroy waren, den Menschen der Jahrhundertwende vibrieren ließ, den typischen Mal Equilibre aus seelischer Überfülle, aus überdosierter Intellektualität, in dem Kopf und Herz keine organische Synthese mehr bilden. Den provisorischen Menschen, der Surrogaten, Verstand, Fleiß, Wissen aufgebaut ist, vorwiegend ein Produkt des Kalküls, genauer Ineinanderfügung und exakter Beherrschung der Teile einer subtilen und leistungsfähigen Präzisionsmaschine vergleichbar. Die Zeit der Naturkünstler war vorbei. Man hatte es verlernt, Theater zu spielen, wie der Indianer reitet oder der Seehund schwimmt. Keins hat das Moment der Arbeit in seine Kunst eingeführt, das ihr bis dahin fast fremd war. Er arbeitete unter einem 10.000-Volt-Druck von Selbstzucht, Drill, Gedächtnis, Spekulation. Im Zeitalter der Maschine hatte aus seinem Körper den empfindlichsten und willigsten Ausdrucksapparat gemacht. Auch sein ratterndes, knatterndes Pathos erinnerte, ähnlich wie das Altenbergische, an einen Mechanismus, ein Artilleriefeuer oder eine Maschinengewehrattacke, obgleich er hierdurch die Schauspielkunst zweifellos auf ein höheres Niveau gehoben hatte, fehlte ihm doch andererseits das, was man das physiologische Mysterium nennen könnte. Seine Wirkungen hatten nichts Unerklärliches. Man konnte sie ihm zwar nicht nachmachen, wohl aber nachrechnen. Wenn Sonnenthal oder Robert Lewinsky oder die Hohenfels auf die Bühne traten, so trennte den jüngeren Zeitgenossen eine riesige Kluft von dieser vorzeitlichen Kunst, aber dennoch konnte sich niemand ihrem magischen Einfluss entziehen. Sie wirkten gewissermaßen rein physiologisch durch ihr bloßes Dasein wie Pflanzen oder Tiere. Hier ragt blau und streng eine lange Tanne, träumt süß und dumm ein dickes Schneeglöckchen, dort hüpft plattfüßig und glotzäugig ein grünlackierter Frosch, rennt äußerst wichtig ein stahlgeschienter Laufkäfer. Man kann nicht sagen, worauf die realistische und zugleich romantische Wirkung dieser geheimnisvollen Wesen beruht. Und ebenso waren die alten Schauspieler von einer rätselhaften Atmosphäre umwittert, die an Wald, Luft und Erde uns dabei an unwirkliche Träume und Visionen erinnerte. Fast so wie die Jahrhundertwende, das grandiose Echo ihres Tonfalls in Keins, so wurde ihr genialer Instrumentator Richard Strauss, einer der größten Maler und Denker, dessen Philosophie aber nicht, wie selbst bei Wagner, von einer anderen, sondern aus dem versenkten Orchester des eigenen Inneren bezogen war. Als die Geburt der Philosophie aus dem Geiste der Musik, zugleich der Schöpfer eines völlig neuen Tonmantels, in dem er, wie Shaw dies vorzüglich ausdrückt, an die Stelle der unvorbereiteten Dissonanz Wagners die unaufgelöste setzte. In dem großen Repetitionskurs der Stile war man um 1900 beim Biedermeier angelangt. In der Innenarchitektur wurden die Linien zusehends einfacher, die Formen sparsamer, die Farben geräuschloser. Gleichwohl wirkte diese Renaissance dem Zeitgeist nur scheinbar konformer, ebenso affektiert wie die vorhergegangenen. Auf Wollzogens, Überbrettel, aber auch bei Salonliteratur und Dandys kamen wieder die geschweiften Taillenröcke und breiten Halsbinden, Samtkragen und Samtwesten des Vormärz in Gunst. Auch die Schlankheitsmode, die um die Jahrhundertwende langsam einzusetzen begann, knüpfte an die Romantik an. In Simplicissimus war die Biedermeier-Note durch Thomas Theodor Heine vertreten, der ebenso wie sein Namensvetter hinter zynischer Satire wehmütige Empfindsamkeit verbarg. An der Spitze der europäischen Décadence stand ein Jahrzehnt lang Gabriele D'Annunzio. Seine Produkte, kaduke Monstergewächse in süßer, überheizter Treibhausluft, versammeln alle starken Suggestionsmächte der Epoche. Die üppige Palette des Impressionismus, das schwüle Orchester Wagners, die gepflegte Morbidität des Präraphaelismus, die virtuos nachgeschauspielerte Lebensphilosophie Nietzsches. Seine Werke sind, wie Hoffmannsthal sehr fein erkannte, von einem geschrieben, der nicht im Leben stand. Es waren durchaus Erlebnisse eines, der mit dem Leben nie etwas anderes zu tun gehabt hatte als das Anschauen. Das brachte etwas ganz Medusenhaftes in die Bücher, etwas von dem Tod durch Erstarren. Auch bei Jean gibt es eine ganz starke Parallele, und das ist diese Figur des Erziehers, des Volksbildners, als der sich Friedelia auch begreift. Ich glaube, Jean und das, was er Ironie bezeichnet, gab Friedel einen anderen Bezug, nämlich über das Schauspiel. Denn seine erste Rolle war ja als Cäsar im Androklus und der Löwe. Und das war sein Einstieg bei Max Reinhardt. Und wie er die Doppelbödigkeit der Schorschen Figuren schildert, soll angeblich Reinhardt begeistert gewesen sein, weil Friedel als Cäsar in diesem Stück nichts anderes tat, als fett auf der Bühne zu stehen und nichts zu machen. Und das hat ihn offensichtlich sehr unterschieden von anderen Schauspielern, die alles taten, um bemerkt zu werden. Und Friedel als derjenige, der nichts war als dasjenige, was er spielte, einfach ein stummer, unbeweglicher Koloss, war dann nahezu eine Attraktion. Und von da an ergab sich eben eine schauspielerische Karriere. Also über die pädagogische Funktion kann ich nicht sagen. Friedel war, glaube ich, niemand, der pädagogisch interessiert war oder ein volksbildnerisches Interesse hatte. Vielleicht verdrängt auch Friedel in seiner Analyse da etwas. Gut, der Artikel, den er geschrieben hat, war aus dem Jahr 1909. Jean war Sozialist und Friedel war ein glühender Gegner des Marxismus, jedes materialistischen Gedankens. Das ist etwas, was Friedel total verdrängt hat und bewusst verdrängt hat. Oder darüber hinwegsieht. Und umdeutet, halt als jemand, der die Gesellschaft verändert, ist im Schauerzieher. Und als solchen kann er dann bei Friedel noch durchgehen, sonst hätte er ihn vernichten müssen. Und was anderes wollte ich noch zu Wilde bemerken. Jetzt beim Wiederlesen ist es mir ja schon wie Schuppen von den Gräten gefallen, dass Wilde ja an und für sich der Sozialankläger gewesen ist. Und da schreibt er ja auch, welchen widerlichen Menschen Wilde da anheimgefallen ist und dass er Konzentrationslager entwickelt hätte. Konzentrationslager, von denen Friedel gewusst hat, dass sie später dann von Nationalsozialisten gebaut worden sind. Und ich glaube, in den 30er Jahren gibt es im deutschsprachigen Gebiet doch wenig Personen, die darauf hingewiesen haben, dass die Engländer im Burenkrieg Konzentrationslager gebaut haben. Also diese ganz kleine, schnell überlesbare Anmerkung verdient einer größeren Beachtung. Wobei ich jetzt nicht weiß, ab wann im Dritten Reich der Begriff Konzentrationslager gebraucht wurde. Für Anhaltelager und Anhaltelager hat es in Wöllersdorf gegeben, knapp vor 1934. Das wurde als Anhaltelager bezeichnet. Aber soweit ich weiß, ist es von Wolfgang Langhoff, das Buch über die Moorsoldaten, so dass das schon ab 1933 als Konzentrationslager bezeichnet wurde. Erich Mühsam wurde in einem Konzentrationslager ermordet. Ja. Und der Austrofaschismus hat eigentlich nicht so viel anderes gehabt. Es war sicherlich etwas anderes, aber es war einfach, was da unter Fey und Starnberg gegründet wurde, hat ja einfach faschistische Motivation gehabt, aber dennoch würde ich einen Unterschied zwischen Wöllersdorf und Auschwitz machen. Ja, man muss darauf bestehen, da eine Unterscheidung durchzuführen. Wöllersdorf war eben ein austrofaschistisches Lager. War vom österreichischen Faschismus ein Konzentrationslager, aber ein Anhaltelager unter grauenhaften Bedingungen, aber nicht mit dem Ziel der Extermination von Menschen. Nach diesem Thema ist es ein bisschen schwer, das Gespräch wieder aufzunehmen. Ein Satz, der mir aufgefallen ist in der Passage, die Sie da eben gelesen haben, der mir sehr gut gefällt, ist diese Theorie, dass es dem Menschen zutiefst innewohnt, ein zwanghaftes Fliehen vor der eigenen Bestimmung. Ja. Das gibt zu denken. Ja, bevor ich da über Friedel gescheit rede, muss ich da nachdenken, inwieweit das auf mich zutrifft oder mich kurz genieren, in welchem Ausmaß das auf mich trifft, und wollte Sie fragen, ob Sie was anderes sein wollen als Friedel-Redakteur eines Rundfunks. Ich glaube, dass er da völlig recht hat. Wir wollen tatsächlich immer etwas anderes sein. Und wenn wir das mal erreicht haben, dann gibt es wieder das Nächste, was wir sein wollen. Und wir werden nie Ruhe geben. Das ist auf der einen Seite sehr positiv, weil es die Triebfeder für ganz, ganz vieles ist, auch für Kreativität. Auf der anderen Seite natürlich auch gefährlich. Es kann sein, dass Friedel das schon aus einer christlichen Sicht sieht, der Mensch ist ja auch irgendwie im Zeitalter des Expressionismus geschrieben, dass man vom Menschen spricht und die Anthropologie eben so in den Mittelpunkt setzt, um da gültige Aussagen über jeden und jedes machen zu können. Aber theologisch ist es schon so, dass der Mensch die Natur, die Gott ihm zu seiner Vervollkommnung geschenkt hat, nicht annehmen will. Und da ist es ja folgerichtig, dass er mit leicht schorscher Ironie bei Adam und Eva beginnt. Zwar wollen alle Menschen ins Paradies, nur weil wir eben das Paradies nicht mehr haben, aber Adam und Eva wollten aus dem Paradies raus. Eine Situation, die Richard Wagner etwas später im Tannhäuser im ersten Akt geschildert hat. Ob das ein Paradies war am Venusberg, weiß ich nicht. Aber ich glaube, das ist mehr eine Folge von Übersättigung und dass es dem Tannhäuser tatsächlich nicht geschenkt war, nur Liebdiener zu sein oder Liebhaber zu sein, sondern dass er dadurch eben zu seiner Musik kommt. Damit sind wir einmal mehr zurück zum Theater gelangt. Sie haben vorher gesagt, dass Friedel in der Lage war, auf der Bühne exakt nichts zu machen und nur fett herumzusitzen. In der Tat bin ich mir nicht sehr sicher, ob ich das von Friedel beschriebene Wetterleuchten im Minenspiel, das Keinz geboten hat, wirklich hätte erleben wollen. Vom Bühnenstil her haben wir uns ja völlig davon wegentwickelt. Ich glaube, Ihre Frage geht da weiter, nämlich wie viel Pathos vertragt ein Zeitalter? Und ein Pathos nach dem Ersten Weltkrieg ist sicherlich unerträglich, wenn man denkt, mit wie viel Pathos Kriegshetze betrieben worden ist. Das Pathos auf der Bühne um die Jahrhundertwende etwas Selbstverständliches gewesen. Es ist klar, natürlich, wenn dann Schnitzler auftritt oder wenn es Naturalismus in der Volksbühne gibt, dann erfordert das einen anderen Spielstil. Aber so wie man im 19. Jahrhundert die Klassiker aufgefasst hat, so wie man Shakespeare gefälscht hat, also es gab 20 Jahre lang, glaube ich, im deutschsprachigen Raum nur Romeo und Julia-Versionen, wo sie am Ende heiraten. Da kann man auch ruhig pathetisch sein. Und da muss man schon näher nachfragen. In Frankreich auf französischen Bühnen erleben sie ein Pathos, wenn sich wer das im deutschsprachigen Raum erlaubt, dann geht der Applaus im Klatschen der Tomaten unter. Aber Keinz war, glaube ich, schon jemand, der eine unerhörte Ausstrahlung gleichzeitig hatte und vielleicht gar nicht so pathetisch war, aber eben jede Art von Ausdruck eingesetzt hat. Aber vielleicht geht da Friedel eben weiter, dass es durch die Jahrhundertwende, durch den Stil von Neuwien auch ein neuer Stil erfordert war. Und der übliche rampenschweinische Entertainer als Schauspieler nicht mehr gefragt war. Aus meiner Sicht hat sich das Pathos damals zwar sehr stark geändert, aber war dennoch ungebrochen in der Ära des Nationalsozialismus ein ungeheuer wichtiges Element in der gesamten Rhetorik, auch der gesamten Inszenierung. Es ist eine gewisse Art von Sachlichkeit hineingetragen worden. Das war vielleicht bis zu einem gewissen Grad auch der Stil einer Leni Riefenstahl zum Beispiel. Aber wenn ich mir die Reden der Zeit anhöre, die Aufnahmen anhöre, das ist ein Pathos, das die Politikergeneration der Nachkriegszeit noch in Spuren hatte, aber das dann ausgeschliffen ist. Und ich glaube, in anderen Sprachräumen ist aus diesem Grund das Verhältnis dazu ein viel ungebrocheneres. Sie haben den französischen Sprachraum angesprochen. Im Englischen ist es nicht viel anders. Und ich habe sogar den Eindruck, dass jetzt in den Generationen, die jünger sind als wir, das Pathos vielleicht wieder in Mode kommen könnte. So leichte Tendenzen bilde ich mir ein zu erkennen. Ja, Sie sprechen den englischen Sprachraum an. Ich will da jetzt nicht pauschalieren, aber ich kenne ein paar Aufführungen so aus der Fringe, also in der nicht etablierten Szene. Da gibt es durchaus Pathos, durchaus mit einem gewissen verschmitzten Lächeln. Und da tritt dieser Effekt ein, den Friedel beschreibt, dass wenn jemand besonders gestikuliert, in einem besonderen Ausmaß seiner Rollengestaltung Gestalt verleiht, hat das oft eine leere Mechanik dahinter, dass einfach nur gezeigt wird, was die Person alles kann. Oder wie eben Kortner einem jungen Schauspieler, der besonders brillieren wollte, beim Vorsprechen dann auf die Bühne hinaufruft: Und mit den Ohren können Sie gar nichts. Aber es kann auch sein, dass wir eine völlig falsche Interpretation haben, denn von Pathos selber schreibt Friedel nichts bei Keynes, sondern nur von dieser besonderen Übergestaltung, von der Souveränität der Gestik. Das Pathos habe ich jetzt aus meiner heutigen Sicht hinzugefügt, weil ich aus historischem Wissen weiß, dass es so war. Im Gegenteil, Friedel sagt ja, die Wirkungen des Keynes sind zwar nicht nachmachbar gewesen, aber nachrechenbar. Ja. Also offensichtlich ist da schon eine Wende im Pathos passiert und eine neue, damals neue Sachlichkeit eingekehrt. Wahrscheinlich schreibt da Friedel als Schauspieler. Als Schauspieler, der auch beim Spielen seine Kollegen genau beobachtet hat. Und es gibt natürlich Schauspieler, die unerhört berechnend sind und berechnend ihre Mittel einsetzen und auch bei den Pausen und den Längen der Pausen tatsächlich auch in ihrer Präzision, die ja letzten Endes auch beschrieben wird, berechenbar sind. Ja, das heißt aber nicht, dass jemand, der zurückhaltender auf der Bühne steht, nicht auch sehr berechnend seine Mittel einsetzt. Ja, ob Keynes zurückhaltend war, das glaube ich wieder weniger. Er beschreibt ihn da ja als einen quirligen Wirbelwind, ja, und nervös, auch gestikulierend im Vergleich zu dem, was er halt vorher vorgefunden hat. Es muss auch zu tun haben mit der Veränderung der Bühnen. Diese adventartigen Kerzen, die auf der Bühne noch am Anfang des 19. Jahrhunderts gestanden sind, sind ja dann von Gasbeleuchtung abgelöst worden und später dann eben zu der Zeit, wo Friedel schreibt, schon mit elektrischem Licht ein klareres Licht auf die Guckkastenbühne geworfen hat, so dass auch die Gesten, das Mienenspiel viel tiefer in den Zuschauerraum erkennbar war, so dass also eine besonders deutliche Bühnensprache dann sogar zu stören angefangen hat. Das darf man vielleicht auch noch hinzu bedenken. Auf der anderen Seite ist das die Zeit, in der die Häuser größer wurden, was ja auch nur mit einer gewissen Stimmgewalt zu füllen ist. Das ist ein Problem, das wir heute kommt teils haben mit den Häusern. Kommt auf die Akustik an, aber dadurch, dass die Häuser besser beleuchtbar waren, konnte man auch größere Bühnenräume schaffen. Aber zur Zeit, wo Friedell seine Judas-Tragödie 1923 am Burgtheater inszeniert sah, war das Burgtheater auch schon an die 40 Jahre alt. Und das Burgtheater ist ja ohnehin seit damals die größte Sprechbühne im deutschsprachigen Raum. Aber man beachte auch, wie Friedell über Theater schreibt. Man beachte auch, welche Sprache er verwendet, was für eine Prosa da ist. Es kann sein, dass, obwohl jetzt die Kulturgeschichten in aller Munde sind, es gibt sicherlich schon eine Kulturgeschichte des Kaugummis und darüber hinaus eine noch größere Ausgabe von der Kulturgeschichte der Kaugummi-Verpackung, aber Friedell ist nicht mehr so in Mode, wie er es in den 30er Jahren war. Er ist sicherlich skeptisch zu betrachten, das soll man auch, aber die Sprache selber, auf die kann man doch auch achten. Und wenn wir jetzt gerade über Theater sprechen, dann kommt ja da plötzlich eine lyrische Note in seine Prosa hinein, wo er die Wirkungsweise des Naturalismus selber ins Transzendente hebt. Lesen wir diese Passage noch einmal. Wenn Sonnenthal oder Robert Lewinsky oder die Hohenfels auf die Bühne traten, so trennte den jüngeren Zeitgenossen eine riesige Kluft von dieser vorzeitlichen Kunst, aber dennoch konnte sich niemand ihrem magischen Einfluss entziehen. Sie wirkten gewissermaßen rein physiologisch, durch ihr bloßes Dasein, wie Pflanzen oder Tiere. Hier ragt blau und streng eine lange Tanne, träumt süß und dumm ein dickes Schneeglöckchen. Dort hüpft plattfüßig und glotzäugig ein grün lackierter Frosch, rennt äußerst wichtig ein stahlgeschienter Laufkäfer. Man kann nicht sagen, worauf die realistische und zugleich romantische Wirkung dieser geheimnisvollen Wesen beruht. Und ebenso waren die alten Schauspieler von einer rätselhaften Atmosphäre umwittert, die an Wald, Luft und Erde und dabei an unwirkliche Träume und Visionen erinnerte. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedells Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Gelesen und gesprochen hat diesmal Werner Rotter. Die nächste Ausgabe können Sie Donnerstag, den 27. März 2014, 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedell nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.